auf meine Knie, nahm den Stift und beugt mein Haupt an. Versuchte zu sammeln, was im Herzen war, ist für mich. Und schrieb es in meinen Brief an dich. Dinge aus schwerer Zeit, die waren auch gut. Ich schrieb alle sie auf mit Tinte und meinem Blut. Grub aus der See sie mir zeichnet mit Namen für mich. Zweifel und Furcht in meinem Brief an dich. Alle Mühsal, durch die muss ich durch, in meinem Brief an dich. Nahm das, was war, ist für mich, und schrieb es in meinem Brief an dich. All meine Freude und Schmerz, den ich gesehen. Der dunklen Nachtsterne und der Morgenlicht. Und schrieb es in meinem Brief an dich. Und schrieb es in meinem Brief an dich. Und schrieb es in meinem Brief an dich. In meinem Brief an dich nahm all meine Zweifel und Furcht. In meinem Brief an dich alle Mühsal, durch die musste ich durch. In meinem Brief an dich nahm das, was war, ist